gleich dem nach. Ihr heißen Andachtsflammen und schlagt in Demut brünstiglich zusammen. Steigt fröhlich Himmel an und danket Gott für dies, was ihr getan. Und danket Gott und danket.